Und jede dieser Zellen enthält eine winzige Kopie unseres Bauplans. Darin steht, was die einzelne Zelle zu tun hat. So bekommen einige Zellen zum Beispiel den Auftrag, eine Nase zu bilden, während andere einen Finger formen müssen. Auch die Zellen in deiner Spucke, deinen Knochen und deinen Haarwurzeln enthalten Kopien dieses Bauplans. Sonst wüsste dein Körper ja gar nicht, wie er neue Spucke produzieren und Knochen und Haare wachsen lassen sollte. Dieser Bauplan heißt DNA. Du kannst die DNA mit bloßem Auge nicht erkennen, aber wenn du einen Spucketropfen, einen Knochensplitter oder ein Haar mit einem sehr starken Mikroskop vergrößerst, kannst du die DNA als winzige Spirale in den Zellen sehen. Und wenn du dann noch ein paar Spezialinstrumente zu Hilfe nimmst, kannst du sie sogar lesen. Betrachtest du zum Beispiel die DNA eines Menschen mit dunkler Haut, dann findest du dort die Anweisung an die Hautzellen, dunkle Haut zu produzieren. Die DNA hellhäutiger Menschen enthält dagegen die Bauanweisungen für helle Haut. Forscher brauchen also nur eine einzige DNA-Kopie eines Menschen zu ergattern, um jede Menge Informationen über ihn zu erhalten. Das funktioniert sogar bei Menschen, die schon seit Ewigkeiten tot sind. DNA kann nämlich Tausende von Jahren überdauern, besonders an kalten, trockenen Orten. Und in der Denisova-Höhle in Sibirien ist es extrem kalt und trocken. Als die Archäologen den entdeckten Fingerknochen näher untersuchten, gelang es ihnen, die DNA herauszulösen und ihren Code zu entschlüsseln. Und dieser DNA-Code unterschied sich von dem aller anderen bekannten Menschenarten. Das war der Beweis, dass die Menschen, die vor 50.000 Jahren in der Denisova-Höhle gelebt hatten, einer bislang unbekannten Menschenart angehörten. Einer Menschenart, die anders war als unsere, die Neandertaler und die Zwergmenschen von der Insel Flores. Versetze dich mal für einen Moment in die Zukunft. Stell dir vor, wir Menschen sind ausgestorben und die Welt wird von superschlauen Ratten regiert. Eines Tages gräbt ein Rattenarchäologe in einer Höhle, entdeckt einen Fingerknochen von dir und findet dank dieses Knochens, deines Fingers, heraus, dass die Erde einst von Menschen bewohnt war. Pass also immer gut auf deine Finger auf, dann schreiben sie vielleicht mal Geschichte. Neben den Zwergmenschen von Flores, den Neandertalern und den Denisovanern bevölkerten übrigens noch viele andere Menschenarten die Erde. Allerdings hinterließen sie kaum Steinwerkzeuge und so wenig Knochenreste, dass wir ihre DNA nicht lesen können. Wir wissen deshalb so gut wie nichts über sie.